DR-Fernsehen und in 1Live. Mailt uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. So, meine Lieben, pünktlich sind wir in dieser Woche am Start. Das ist sehr schön. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir beginnen mit einer freien Themennacht, wie immer montags. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Birgit. Birgit ist 41. Hallo Birgit. Ja, hallo. Hallo Birgit. Weswegen hast du angerufen? Ja, also es ist so, ich bin am Samstag aus der Klinik aus der Entgiftung gekommen. Ich war Alkoholikerin. Also ich kann jetzt sagen, war. Juhu. Ja, man sagt ja, man isst es dann immer noch ein ganzes Leben lang. Ja, oder ich bin trockene Alkoholikerin. Ja, genau. So, ja. Genau, ja. Genau. So. Ja, ich muss da noch ein bisschen lernen, mit umzugehen, das zu sagen, ja, genau. Wie lange warst du in der Entgiftung? 3 Wochen. Ja. Und wie lange trinkst du schon? 2 Jahre täglich eine Flasche Wodka. Wie viele Jahre? 2. 2 Jahre eine Flasche Wodka. Ja. Das ist ordentlich. Ja, manchmal auch 1,5. Mhm. Wie geht's dir jetzt? Jetzt, abgesehen davon, dass ich jetzt etwas aufgeregt bin, mir geht's also wirklich gut jetzt. Also es war die Hölle. Mhm. Also ich würde das, ich weiß jetzt nicht, das sagt ja jeder, ich habe gehört, von 1000 Fällen werden 900 rückfällig. Aber für mich ist das so der Fall, dass ich so glücklich bin, dass ich meine Hände wieder unter Kontrolle habe. Weil die zitterten. Aber wie? Aber wie? Mhm. Und ich habe ja auch schon morgens angefangen zu trinken nachher. Mhm. Damit das eben, also schon vorm Frühstück sozusagen oder vorm Zähneputzen. Und das heißt, man steht auf und kippt sich gleich einen kurzen rein. Das geht eigentlich schon in der Nacht los. Man wird wach und trinkt und schläft weiter. Also es ist eigentlich so im 3-Stunden-Takt. Mhm. Das heißt, da war immer ein Pegel gegeben. Immer, ja. Ja. Lebst du alleine? Mit meinem Kind. Mit deinem Kind? Wie alt ist das Kind? 10. Wie hast du denn aber das? Es hat auch keiner gemerkt, ne? Also vom Umfeld her hat das soweit keiner mitbekommen. Also die sind jetzt alle sehr erstaunt, weil ich da jetzt erst offen mit drüber reden kann. Das habe ich, weil ich eben umgekippt bin auf der Straße und mit Blaulicht ins Krankenhaus kam. Ach so. Und dann habe ich das immer noch nicht so sagen wollen, aber dann hatte ich natürlich auch Gespräche und musste natürlich auch die Familie einweihen, weil mein Kind musste ja unterkommen. Mhm. Das heißt, das war so eine Art Noteinweisung. Du hast dich nicht bewusst dazu entschieden. Nein, also ich hatte mich bewusst entschieden. Ich wusste, ich muss damit aufhören. Mhm. Aber ich habe, je mehr ich mir darüber Gedanken gemacht hatte, desto mehr hatte ich getrunken irgendwie. Ach so. Also es hatte sich total verselbstständigt. Das heißt, es gab auch noch keine andere Entgiftung vorher? Nein. Nein. Ich hatte dann versucht, mal einen halben Tag nicht zu trinken. Das hat aber nicht funktioniert. Dann wurde das gleich fast noch das Doppelte. Und du bist also sicher, dass dein Kind nichts mitbekommen hat? Doch, ich weiß jetzt, dass er was mitbekommen hat. Ich habe ganz viele Gespräche mit ihm geführt und ich habe ja zum Schluss ihn halt nur versorgt. Ich konnte ja gar nicht mehr so richtig was aufnehmen und er hatte viele Ängste, das weiß ich jetzt. Also, aber er ist ganz, ganz froh, dass das jetzt wieder läuft. Sind ja jetzt erst 2 Tage, aber ich merke natürlich schon den Unterschied. Du hast ihm das richtig, kann man das einem 10-Jährigen richtig erklären, was das bedeutet? Naja, ich habe ihm erklärt, dass ich halt krank war. Mhm. Also ich habe ihm auch gesagt, es gab ja mal 1-2 Tage, die waren da nicht so gut gelaufen, dann habe ich ein Glas in der Küche fallen lassen und habe die Scherben nicht weggemacht und das sind halt Dinge, wo er mir heute erzählt, dass er sich über sowas erschrocken hat. Hast du denn vor deinem Kind auch getrunken? Nein. Wie überhaupt hast du das denn gemacht? Ja, wo stand der Wodka? Der Wodka, der stand dann halt immer versteckt. Und da bist du dann heimlich hingegangen? Ja. Ich habe also, und dann habe ich vor einem Dreivierteljahr habe ich halt einen Mann kennengelernt und vor dem habe ich das eben auch versucht zu verstecken, aber der hatte das gefunden. Mhm. Und hatte mir dann irgendwie auch schon gesagt, das nimmt mal ein böses Ende, wenn ich halt irgendwie, weil er gemerkt hat, ich verstecke das. Ja, und das ist eben der Punkt, der ist jetzt ganz anders zu mir geworden. Also jetzt, wo ich nüchtern bin, ich ihn auch ganz anders. Noch eine Frage zum Konsum. Ja? Wie hast du das dann in der Nacht gemacht? Stand die Wodkaflasche neben dem Bett? Ach Quatsch. Mein Sohn hat ja mit, also der schläft ja gerne bei mir mit im Bett. Ich habe ein Riesenbett und der krabbelt dann manchmal da rein. Mhm. Nein, ich habe das in der Küche versteckt dann. Und bist dann aufgestanden und hast dann einen Schluck genommen? Ja, ich habe immer das in der, also ein Glas, also ich habe dann großes, also so ungefähr 4 bis 6 cl. Getrunken und dann ganz viel Wasser hinterher, weil ich das nicht schmecke, aber ich wollte halt nur die Wirkung haben. Also ich wollte einfach nur ruhig werden. Da kann man wirklich nur froh sein, dass du das jetzt alles hinter dir hast und das gemacht hast, denn du trägst eine hohe Verantwortung für dein Kind und bist schon große Risiken eingegangen. Aber richtig. Und kannst froh sein, dass man dir das Kind nicht weggenommen hat. Also ich bin selber zum Jugendamt gegangen. Mhm. Und habe gesagt, dass ich da Fehler gemacht habe und also die sind froh, dass ich da mich gemeldet habe. Mhm. Und ich habe alle Hilfen, die es gibt, habe ich halt vom Krankenhaus aus. Die haben mir natürlich auch die Hilfen angeboten, aber ich habe dann halt jetzt die Selbsthilfegruppe. Ich habe Frauen, die in der Sucht sind mit Kindern und so, solche Treffen habe ich. Ja. Also du bist da gut eingebettet und findet jetzt auch eine gute Nachversorgung statt. Ja. Du hast gerade von dem Bekannten gesprochen. Ist der Bekannte immer noch dein Freund? Ja, das ist eben der Punkt. Also der ist jetzt, jetzt wo ich nüchtern bin, ist er, also auf einmal ist er, also die ersten Tage im Krankenhaus war er noch sehr lieb und hat sich um mich gekümmert. Und je nüchterner ich wurde, desto kühler wurde er. Och. Und wie bitte? Erklärbar. Ja, ich weiß auch nicht. Ich dachte, ich hätte den wunderbarsten Freund der Welt, der würde zu mir halten. Und jetzt immerhin hat er dich ja darauf aufmerksam gemacht auf und dir den Spiegel vorgehalten. Ja gut, das hat er ja. So, und was ist jetzt der Ist-Zustand im Moment? Der Ist-Zustand ist im Moment, dass wir uns seit mich nicht aus der Klinik abgeholt, seitdem haben wir uns auch nicht gesehen. Und wir streiten uns nur am Telefon, er ist eiskalt und ja, er meint halt, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Will er dich nur besoffen oder wie? Ja, also ich habe mal mit dem er hat zum Beispiel zu mir gesagt, wir können ja mal den Test machen und wir gehen mal in die Kneipe und ich trinke ein Bier und du eine Cola. Also er kommt so knallhart drüber, dass ich da mit einem Therapeuten gesprochen habe, der gesagt hat, das macht keiner, der einen liebt. Mhm. Mich irritiert das auch ausgesprochen, muss ich dir sagen. Und ich wollte gerade schon so dazwischen sagen, dann schießt der in den Wind, wenn der sich so komisch verhält. Ja, das sagen ja alle. Ja. Was ist das für eine Art? Da macht die Freundin gerade so einen Horror durch und entscheidet sich für einen sehr richtigen und guten Lebensweg. Und er zieht sich zurück, wird zickig, wird aggressiv, wird seltsam. Ja. Ich würde mir das lange nicht angucken. Also er sagt auch zum Beispiel, du brauchst ja auch gar nicht einbilden, ich gehe jetzt auch, wenn wir über den Weihnachtsmarkt gehen, ich trinke meinen Glühwein. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, ich sage, im Moment ist es doch einfach so, also was der Therapeut eben auch gesagt hat, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du mit mir um all sowas einen riesen Bogen machen. Mhm. Zunächst schon, irgendwann musst du es lernen, dass du dann Nein sagst, aber zunächst ist das natürlich... Nee, das ist kein Problem, also das, ich bin ja schon beim Weihnachtsmarkt, ich gehe einkaufen, alle ganz normalen Wege, weil ich eben mein Kind liebe und ich froh bin, dass ich das jetzt geschafft habe. Birgit, ich finde gut, was du gemacht hast und ich gratuliere dir wirklich dazu, dass du das geschafft hast. Lass dich jetzt nicht irritieren von dem Typ. Guck dir das noch... Das ist das eben, ne? Der irritiert mich, der zieht mich runter und ich hab so... Dann irgendwie kriege ich nicht den Dreh, ihn zu verlassen. So. Und das irritiert mich sehr, ne? Du bist ja im Moment immer noch mit einem Therapeuten in Kontakt. Ja. Ja. Dann kannst du das mit dem ja auch absprechen, dass du da zumindest von dem Therapeut etwas aufgefangen wirst. Dann trenn dich von diesem Mann. Du brauchst nicht jetzt noch wieder eine Baustelle in deinem Leben, die dich wieder runterzieht. Ja, du musst jetzt ein gutes, stabiles Umfeld haben. Also das ist eine ganz klare Ansage. Der Therapeut sagt auch, also wahrscheinlich war es so, dass er irgendwie jemand gebraucht hat, der sein Opfer ist und jetzt merkt er, ich werde stark und will mich wieder runterziehen. Dann oder so. Tschüss, junger Freund. Ja. Birgit, ja klar. Ich gratuliere dir nochmal. Halt durch. Denk an dein Kind und das Leben ohne Alkohol ist ein wunderbares Leben. Das Leben mit Alkohol ist die Hölle. Nee, das ganz genau so kann ich das sagen. Also ich habe zwar jetzt erst, dass ich 2 Tage auf der Klinik bin, aber ich musste ja vorher schon ohne Medikamente und also das ist so unglaublich. Der Blick ist anders, alles ist anders, alles ist total anders. Auf das ist ein anderes Leben. Auf das es jetzt immer so bleibt. Ja. Alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, zwischendurch einfach mal ein Hinweis auf unsere schöne Seite www.nachtlager.de. Das ist nicht unsere Seite, das ist eine Fan-Seite. Damit haben wir eigentlich nichts zu tun, aber das ist eine ganz toll gemachte Fan-Seite von dem Betreiber Gordon. Und da könnt ihr sehr viel über uns erfahren. www.nachtlager.de. Julia 57, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Julia. Ich bin 54. Oh, und ich habe 57 gesagt. Ja. Kannst du mir das verzeihen? Kann ich machen. Wäre auch nicht schlecht, wenn es so wäre. Denn ich bin unheilbar an Knochenmarkskrebs erkrankt. Oh je. Und ich wollte dir erzählen, welche Erfahrung ich gemacht habe mit einem ambulanten Hospizdienst. Mhm. Und zwar bin ich deswegen drauf gekommen, weil heute Abend im Fernsehen war was über Enkeltricks bei alten Leuten. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, vielleicht ist man noch nicht drauf gekommen. Ich weiß ja auch, dass du sehr engagiert bist in der Hospizbewegung. Der Palliativmedizin, ja. Ja, und dann habe ich mich durchgerungen und dachte, ich erzähl dir mal, welche Erfahrung ich gemacht habe. Sehr gerne. Also und nur kurz nochmal zu den Fakten. Du bist so schwer krank, dass nichts mehr therapiert werden kann. Ich habe mehrere Therapien hinter mir, auch eine Transplantation. Mhm. Und ich habe leider einen Rückfall sehr schnell bekommen. Und ich warte jetzt auf ich habe sehr, sehr viel Chemotherapie bekommen. Mhm. Und jetzt warte ich auf eine neue Chemotherapie, um noch was zu versuchen. Und wie lange ich... Könnte eine Chemotherapie dich heilen? Nein, das ist unheilbar, absolut. Es geht jetzt um die Verlängerung des Lebens. Ja, und das ist so, dass ich damit, ich komme damit überhaupt nicht klar. Also, dass das so schnell oder weiß ich nicht wann zu Ende geht, ich komme damit überhaupt nicht klar. Julia, seit wann bist du schon erkrankt? Drei Jahre. Ja, also schon länger, aber es ist seit gut 3 Jahren bekannt. Liegst jetzt zu Hause? Und ich bin jetzt zu Hause. Bist du alleine? Ich habe keine Familie, also ich habe so gut wie keine Familie. Freunde haben sich sehr, sehr schnell zurückgezogen. Und ich bin wie ich sagen kann, eigentlich ziemlich allein. Mhm. So, jetzt kommt ja der Hospizdienst ambulant zu dir nach Hause. Na, es ist so, als ich damals im Krankenhaus war, da hat man mir vorgeschlagen, dass ein Hospizdienst zu mir nach Hause kommt. Mhm. Und das war am Anfang auch so, war ich unsicher, wusste nicht, was darf ich erwarten, was nicht. Und aber jetzt kommen sie. Und ja, jetzt nicht mehr. Ich wollte ja erzählen. Mhm. Ich bin ein bisschen verwuselt wegen der Erkrankung, auch wegen des Themas und überhaupt. Und erzähl doch mal deine Erfahrungen mit diesem ambulanten Hospiz. Jedenfalls erstmal muss ich Also ich war dann, also wir hatten uns ein bisschen kennengelernt. Sie kam am Anfang zu mir nach Hause, weil ich noch so klapperig war. Mhm. Und dann haben wir auch ab und zu was unternommen, so im Umfang von 1-2 Stunden. Ja. Und wie viele Leute waren das dann, die zu dir kamen? Eine Person. Und dann kam es aber, es war immer irgendwie das Thema Geld oder materielle Dinge irgendwie. Am Anfang hieß es immer, ach nein, das ist ja alles gar nicht wichtig. Und dann kam es aber irgendwann, dass sie dann sagte, ja, es gibt Menschen, die bekommen ja immer was und tun so wenig. Und es gibt Menschen, die tun sehr viel und die bekommen gar nichts. Mhm. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig rum erzählt habe. Mhm. Jedenfalls, irgendwann habe ich dann angefangen, einfach auch aus Dankbarkeit vielleicht, oder ich weiß es auch nicht richtig, ich habe ihr dann Geschenke gemacht. Wie, was waren das für Geschenke? Welchen Umfang? Also so Geldgeschenke. Wie hoch? 100 Euro. Das ist aber viel. Ja, aber weißt du, ich war und ich bin in Todesangst. Mhm, ja, mhm. Und, klar. Und irgendwie, ja, ich war irgendwie froh und ich bin auch nicht mehr so ganz bei Sinnen vielleicht. Kam denn immer dieselbe Person zu dir? Ja, immer dieselbe. Wie viel Geld insgesamt hast du dieser Person geschenkt? Ich schätze so, also 500-600 Euro. Mhm. Und es war nur so, also als ich dann zur Transplantation im Krankenhaus war, hatte ich sie gebeten, hier bei mir zu Hause einen Möbeltransport entgegenzunehmen. Ja. Und als ich aus dem Krankenhaus zurückkam, habe ich sofort gemerkt, dass die Aktenordner bei mir nicht in der Reihenfolge stehen, wie sie sonst sind. Das heißt, du vermutest, sie hat rumgeschnüffelt ja, oder irgendwas gesucht. Ja, und die waren auch ganz verschoben. Und ich sehe schlecht und ich schiebe das immer so, dass ich das so blind so rausholen kann. Hattest du denn auch Bargeld in der Wohnung? Hatte ich zwar, aber was jetzt noch dazu passt, als sie dann wieder ins Krankenhaus kam zu mir, brachte sie mir ungefragt Formulare mit, unter anderem ein Formular, dass ich eine Bankvollmacht unterschreiben könnte, sollte. Sie hat natürlich nicht gesagt, mach es bitte auf meinen Namen, ja. Aber ich meine, das war überhaupt nie ein Thema zwischen uns, ob ich jetzt über Vorsorgevollmacht oder sonst was. Nie. Aber jedenfalls diese Vollmacht über die Bank war auch dabei, was ich nicht unterschrieben habe. Also im Klartext, ich sag's mal so zwischendurch, hast du das Gefühl gehabt, dass du von dieser Frau betrogen worden bist und dass die dich drängen wollte zu Dingen, die du gar nicht wolltest. Das heißt, die wollte absahnen bei dir. Die hat deine Krankheit und deine Schwäche ausgenutzt. Ich nehme das so an. Ich kann das natürlich, es war immer keiner dabei, also diese Vollmachten, das habe ich dann also Bekannten gezeigt und die haben dann auch gesagt, du, also da stimmt was nicht. Das Blöde ist ja, also sie dann hinterher, sie sagte, du, ich kann dir auch Geld holen, da gibst du mir deine EC-Karte, die Nummer vergesse ich dann ganz schnell wieder. Hast du dich denn dann irgendwann mal beschwert bei dem Hospizdienst oder bei den Zuständigen? Erstmal, ich war so voller Angst, dass ich dann ganz alleine bleibe. Ich habe das mit meiner Ärztin damals besprochen, die natürlich auch gesagt hat, du musst das melden. Das muss man unbedingt melden. Und so, aber du hast ja keine Zeugen. Und ich habe dann damals bei meiner Ärztin auch gesagt, ja, ich bin dann ganz alleine. Und ich habe einfach, und das ist heute noch so. Aber du hast dich dann getrennt von dieser Frau? Nein, sondern umgekehrt. Also sie hat mir dann die Freundschaft angeboten. Und ich habe dann ab und zu ihr Geschenke gemacht. Und jetzt, die letzte Zeit, habe ich das unterlassen. Und habe dann gesagt, für mich selber, ich will es einfach wissen, auch wenn es eine schlimme Erfahrung wird. Heißt das, dass sie, nachdem du ihr nichts mehr gegeben hast, dass sie nicht mehr gekommen ist? Und dann ist sie gekommen und hat dann unter einem Vorwand gesagt, also das ist vorbei zwischen uns, den Schlüssel auf den Tisch gelegt, sich umgedreht und ist gegangen. Das ist Und du hast es bis heute nicht gemeldet. Nein, weil... Ich rate dir, Julia, auch wenn du das nicht beweisen kannst, ich rate dir, das so auf jeden Fall weiterzugeben. Ja. Damit die entsprechenden Stellen, die das koordinieren, zumindest mal diese Informationen haben. Auch wenn man dir Frau vielleicht zunächst nichts nachweisen kann, aber du hast es so erlebt. Vielleicht haben andere das genauso erlebt und je mehr Leute das dahin geben, diese Informationen, desto besser und desto eher fliegt die raus. Natürlich gibt es in jedem Bereich, auch in diesem Bereich, schwarze Schafe. Ja, aber weißt du, erstmal, man denkt immer so, ach, ich weiß auch nicht, manchmal denkt man auch gar nicht. Und ich meine, die Anzeichen, die waren ja offensichtlich irgendwie, dass es ihr auf jeden Fall auch darum ging, nicht nur vielleicht. Und ich habe das aber nicht fertiggebracht, mich von ihr rechtzeitig zu trennen. Das so, das habe ich verstanden. So, jetzt ist sie weg. Hast du denn da beantragt, dass jemand Neues zu dir kommt? Nee, weil es ist ja so, die sagen dann, also wenn man nicht im Sterben liegt, jetzt geht es mir, also ich denke, das war auch noch mit ihr Beweggrund, dass sie jetzt, also jetzt geht es mir sehr schlecht, ich bin sehr schwach, ich schaffe aber noch vielleicht eine Stunde rauszugehen, wenn ich mich ganz doll zusammennehme. Nicht jeden Tag, aber... Das heißt, du meinst, die sagen, es geht dir im Moment dennoch zu gut, dass jemand kommen kann. Ja, ja. Und von daher, das ist auch mein Problem. Ich sitze so zwischen allen Stühlen, nicht? Ich passe nicht da rein und ich passe nicht da rein. Und ich merke... Na, ich finde das besonders bedrückend oder beschwerend für dich, dass du hast so eine schwere Krankheit. Du kommst wie du mir das gerade gesagt hast, mit deiner Erkrankung nicht klar. Nee. Hast Angst dafür, dass du sterben musst. Ja. Bist mit den existenziellsten Dingen beschäftigt und dann musst du dich auch noch mit sowas abgeben, dass eine Frau dich in der Notsituation ausnutzen will. Ja. Finde ich ganz schlimm, das tut mir total leid. Deswegen muss sowas öffentlich gemacht werden und dass die aussortiert werden, die so Sachen da mit den Patienten machen. Ja, es ist natürlich, weil ich habe ja keine Kraft mehr, das durchzudiskutieren. Ja, ich verstehe. Und das ist eigentlich richtig, richtig schlimm, was man auch so erlebt. Und es war ja so, dass ihr Mann dann ins Internet geguckt hat und hat geguckt, wie lange ich noch zu leben habe. Und das war ja falsch, was er gelesen hat im Internet. Wie kann er im Internet sehen, wie lange du noch lebst? Na, der gibt es ja. Guckt man unter der Erkrankung nach. Ach so, sowas. Ganz vages. Ja, stehen da so Erfahrungswerte. Und das kriegt man dann so an den Kopf geknallt, ob man das in dem Moment hören möchte oder nicht. Das ist ganz schlimm. Und dann auf der Straße bricht man dann aus in Tränen. Und jetzt vor kurzem musste ich mir noch anhören, ja, der Tod ist nicht das Schlechteste. Und es ist manchmal so, ihr sprecht ja auch vielleicht über Selbsttötung oder wie auch immer, wenn man manchmal das Gefühl hat, man hält das nicht mehr aus. Mhm. Aber von meiner Seite aus, ich denke auch manchmal daran. Aber ich merke, sobald man Hilfe und Unterstützung hat, gehen diese Gedanken nämlich wieder weg. Das ist bei vielen Leuten so und deshalb ist eine gute Betreuung durch die Palliativmedizin oder die Hospizbewegung eben auch so wichtig. Ja. So, liebe Julia, jetzt möchte ich folgende Vorstellung machen. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, ist gut, und wir, danke. Wir überlegen mal, ich möchte schon, dass das an die entsprechenden Stellen gelangt, wie wir dir da ein bisschen helfen können, damit du den ganzen Kraftaufwand nicht leisten musst. Ja, vielen Dank dafür. Ja. Wir rufen dich gleich wieder an und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Kraft. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, Hinweis auf unser Thema übermorgen. Übermorgen heißt unser Thema das Böse. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag möchte ich mich mit euch über das Böse unterhalten. Ich möchte mit Leuten sprechen, denen das Böse schon begegnet ist. Das Böse kann einem begegnen in Form eines Menschen. Also ein Mensch, der euch vielleicht etwas extrem Schlimmes angetan hat, dass ihr sagt, letztendlich ist das ein Resultat des puren Bösen. Oder das Böse kann natürlich auch etwas Übernatürliches sein. Ist euch etwas übernatürlich Böses schon mal passiert? Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne könnt ihr euch anmelden unter domian@wdr.de oder vor der Sendung, während der Sendung am Mittwoch anrufen. Das Böse. Heute Freitemennacht, wie immer montags. Und hier ist der André und der ist 43. Guten Morgen, André. Guten Morgen, Jürgen. André hier. André, um was geht's? Ja, es geht um vieles. Ich bin 44 Jahre alt, komme aus Essen und bin vor einigen Jahren in die Drogenszene abgerutscht. Vor einigen Jahren erst, sage ich mal. Normalerweise passiert das ja, wenn man jünger ist. Ja, also ich hatte bis vor einem Jahr eine recht intakte Beziehung mit einem Mann. Ich bin auch verheiratet mit ihm seit 18 Jahren. Mhm. Sind wir zusammen seit 2008 verheiratet. Und wir haben uns vor einem Jahr getrennt. Mhm. Räumlich erstmal. Und bin dann durch Sexkontakte in die Drogenszene abgerutscht. Was heißt konkret Drogenszene? Was nimmst du? ich habe mich mit jemandem getroffen und in dieser Szene wurde Energy gespritzt. Erklär mal genau, was das ist. Ein Stoff wie Mephedron. Naphedron ist der, dieser, heißt dieser Wirkstoff und der macht sexuell total enthemmt. Mhm. Und das war auf so einer Sexparty und das habe ich gemacht. Und, ist das vergleichbar mit Crystal Meth? Von der Wirkweise wohl ja. Ja. Und das wird gespritzt? Das wird gespritzt, ja. Und ich weiß noch, wie ich in diese Kreise reingekommen bin. Ich habe mich da umgeguckt in dieser Wohnung und habe gedacht, so mein Gott, jetzt Christiane F. hier. So kam es mir ein bisschen vor und fand das aber zu interessant, weil ich gesehen habe, wie einige Leute auf diesen Stoff abgegangen sind und habe es dann bei mir machen lassen. Was für eine Wirkung hast du bei dir verspürt? Innerhalb von 20 Sekunden kann ich eigentlich nur sagen, dass ich mir alles vom Leibe gerissen habe und mit jedem in dem Raum schlafen wollte. In der Tat geht das so schnell. Ja. Hat man die Potenz dann auch als Mann? Die hatte ich in dieser Nacht noch, was sich nachher aber recht schnell verliert. Also wenn man das dann öfter macht, ist die Potenz gar nicht mehr gegeben und man muss natürlich Zusatzmittel nehmen wie Viagra reicht auch nicht mehr. Es gibt dann auch andere Mittel, die man sich direkt eben in den ins Glied injiziert. Und das heißt, man ist angewiesen auf einen ganzen schrecklichen Gift-Chemie-Cocktail. Genau, genau. Wie lange hält die Wirkung dieser Droge an, wenn du die eine Spritze setzt, wie was immer da auch drin ist? Oder wie viel? Also die eine Spritze hat mir 3 Tage angehalten. 3 Tage? Ja. Abgesehen von der sexuellen Leidenschaft. Ja. Was bewirkt diese Droge noch? Eine völlige Enthemmung, völligen Realitätsverlust und man ist eigentlich, wenn man wieder zu sich selber kommt, so erschrocken über sich selbst, dass man sich eigentlich nur noch vergraben möchte. Ist diese Droge so enthemmend, dass Vorsichtsmaßnahmen gegen HIV, gegen Syphilis, also Stichwort Kondome... Das verliert man alles. Man verliert alles. Das interessiert einen gar nichts mehr. Ein Ritt in den Tod. Ja. Ja. Wie lange nimmst du es schon jetzt? Ich habe das bis April diesen Jahres genommen, ja, weil ich im April diesen Jahres in eine Psychose gerutscht bin. Ich habe einen wirklich schlimmen Verfolgungswahn bekommen. Und ich wohne hier in einem kleinen Örtchen in Essen und bin dann sogar selber zur Polizei gegangen, weil ich die Vermutung hatte, man verfolgt mich. Und daraufhin hat mein Freund mich in die Psychiatrie eingewiesen, wo ich dann auch 3 Tage auf der geschlossenen war, habe mich dann aber selbst entlassen und habe gedacht, ich schaffe das wieder selber daraus. Nochmal zur Historie, damit ich das richtig kapiere. Du hast das, du hast es konsumiert ungefähr ein halbes oder dreiviertel Jahr? Ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Wie oft? Am Anfang habe ich so gesagt, auch bloß nicht bei mir selbst in der Wohnung, also nur wenn ich irgendwo hingehe. Und nachher habe ich mir dann auch selber besorgt und auch selber alleine in meiner Wohnung genommen, wo mich jeder vor gewarnt hatte, dass man sowas nicht alleine macht. Aber wie kannst du es alleine nehmen, wenn du gar niemanden hast für Sexualität? Die habe ich mir dann übers Internet besorgt. Das geht ganz schnell. Okay, die Frage war gewesen, wie oft? Jede Woche? Ja. Okay, so, dann hast du dich selbst... Ich habe innerhalb von ungefähr 4 Monaten 20 Kilo abgenommen. Mhm. Und was kostet das Zeug denn? Bitte? Was kostet das? Das ist ja das Schlimme, das ist relativ preiswert. Mhm. Man bekommt das übers Internet, man kann das nur bei England bestellen. Mhm. Und das kostet, glaube ich, so Programm ungefähr 15 Euro. Ich habe das aber nie selber bestellt. Ich habe das immer über Bekannte, die das selber benutzen, bezogen, die mir das dann gegeben haben. Natürlich nicht zu dem Preis, sondern deutlich überteuert. Okay. Und nach dieser Psychose habe ich dann versucht, das sein zu lassen. Das habe ich auch geschafft. Bis heute? Bis heute. Oder vielmehr bis vor einer Woche. Also nicht bis heute. Mal richtig zu stellen. Und bin dann auf Kokain umgestiegen. Mhm. Was ja nicht besser ist. Weiß Gott nicht. Und ich habe mich sehr verschuldet dadurch. Bist du berufstätig? Nein, ich bin Rentner. Warum? Ich bin 1999 HIV-positiv diagnostiziert worden. Ach, du bist HIV-positiv. Ich bin HIV-positiv. Du bist HIV-positiv und vögelst im Rausch mit wahrscheinlich Dutzenden von anderen Männern ohne Gummis? Ja. Bist du des Wahnsinns? Ist jetzt klar, was du da tust? Ja, sie wissen es aber auch. Die anderen. Ja, das ist schon. Ich oute mich immer, also sie wissen, worauf sie sich einlassen. Ja, aber trotzdem, die sind genauso bescheuert, aber ich finde, dass du von dir aus auch eine Verantwortung einfach hast, egal was die anderen wollen oder sagen, dass du andere Menschen schützt. Das musst du doch von deiner eigenen Moral her, muss dir das doch klar sein. Aber diese Moral geht dir unter diesen Drogen vollkommen verloren. Ja, ist mir schon klar. Deswegen bin ich so fassungslos, dass du jetzt dann schon wieder auf Kokain bist. Und dieser Schraubstock, aus diesem Schraubstock komme ich einfach nicht raus. Wie stark ist denn, ist die Krankheit ausgebrochen? Ich habe immer noch das Glück gehabt, immer gesund zu bleiben und habe aber vor 4 Wochen erfahren, dass ich auch noch eine Hepatitis C mir zugezogen habe. Wahrscheinlich durch diese Exzesse, die du begangen hast. Ja. Wie soll es jetzt weitergehen? Die Frage stelle ich mir auch und die Frage beantwortet sich mir nicht, obwohl ich kein dummer Mensch bin, aber ich kann einfach nicht beantworten. Ich würde gerne mal wissen, im Laufe dieser Zeit, während du diese Droge konsumiert hast, kannst du das noch rekonstruieren, mit wie vielen Kerlen du Sex hattest? 200, 250, 300, ich kann es nicht sagen. Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich bin kein Einzelfall, das kann ich nur dazu sagen. In der Szene, hier im gesamten Ruhrgebiet, gibt es viele solcher Fälle und ich bin einfach am Rande meiner Kräfte. Ich weiß einfach nicht mehr, natürlich fühle ich auch die Verantwortung. Die habe ich immer gespürt. Lass mich nochmal fragen, nach der Psychose, von der Psychose bis zum Kokain, keine Männer? Nee, da hatte ich keine mehr. Da war ich im Krankenhaus 3 Wochen, weil ich körperlich so fertig war, dass ich gar nicht mehr in der Lage war, überhaupt aufrecht zu gehen. Und jetzt? Wie viele Kerle im Moment wieder? Im Moment gar nichts. Ich liege bei mir zu Hause und habe einen Brief an meinen Freund geschrieben, der heute Geburtstag hat und der sich tierisch Sorgen macht, weil mein Telefon klingelt high und alle Menschen versuchen mich zu erreichen, weil sie wissen, dass ich immer wieder so Phasen habe und sie sich echt Sorgen machen und ihm auch echt leid tun, aber ich nicht in der Lage bin, denen zu antworten. Ich kann einfach nicht das Telefon in die Hand nehmen und zu sagen, helft mir. Weißt du, André, mir ist das wirklich ein Rätsel. Du bist ein erwachsener Mensch. Du hast schon heftig vom Schicksal einen von Bug gekriegt durch die HIV-Infektion. Dass du dich so weit immer weiter absacken lässt in die Gosse und da hängst du. Und ja. Du ruinierst das Leben von anderen Menschen und vor allen Dingen machst du dich kaputt. Du machst dich vollkommen kaputt. Wenn du so weitermachst, lebst du nicht mehr lange. Ist ja klar, ne? Nur der Mut zum finalen Schritt fehlt. Was wäre denn der finale Schritt? Der finale Schritt wäre einfach, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ganz da rauszukommen oder eben Schluss zu machen. Für den einen fehlt mir der Mut. Für den anderen. Moment, also ganz rauszukommen aus den Drogen, meinst du? Ja. Dazu fehlt dir der Mut. Und ganz Schluss zu machen. Dazu fehlt mir einfach die Kraft. Ich kann das nicht beschreiben. Das ist so komplex und so. Und das andere meintest du, dass du dir das Leben nimmst. So meintest du das. Ja. Ja. Das ist natürlich das Feigste in der Situation. Also meine Eltern haben schon als ich 20 war, wir haben beidseitig einen Suizid gemacht. Mein Vater hat das leider nicht überlebt, meine Mutter schon. Und da muss ich immer dran denken und auch an die gesamte Historie, so wie ich darüber gedacht habe und so, wie weh mir das getan hat. Und André, darüber muss ich natürlich auch viel nachdenken. Aber ich finde, dass du schon viel Scheiße gebaut hast und wirklich ziemlich weit unten liegst. Das muss ich nochmal betonen. Aber das heißt nicht, dass dir der Weg zu einem besseren Leben gänzlich versperrt ist. In dem Moment, wo du jetzt, es geht um jetzt, es geht nicht mehr um die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist scheiße, aber die können wir nicht mehr ändern. Wenn du jetzt eine wirkliche Entscheidung triffst und dir auch wirklich gute, rundherum professionelle Hilfe suchst, vielleicht gehst du nochmal in die Klinik, hast du eine Chance und du kannst etwas Besseres machen aus deinem Leben. Aber du musst es entscheiden. Ich verstehe das, Jürgen. Aber ich war in so vielen Kliniken. 2000 bin ich mein Freund und ich waren weiter Zeit lang in Spanien. Wir sind dann 2000, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Ich hatte ein massives Alkoholproblem. Bin ich dann nach Deutschland geflogen und bin in eine Klinik gegangen und habe einen Entzug gemacht. Und war wirklich 10 Jahre trocken, absolut. Amen. Hast du ein Erfolgserlebnis schon erlebt? 10 Jahre? Ja. Aber, Kein Aber. Immer wieder kommt dieser Dämon in mir durch. Und ja, dann kämpfst immer wieder gegen den Dämon an. Du hast immerhin 10 Jahre es geschafft, gegen den Dämon anzugehen. Ich dulde kein Aber in solchen Situationen, in solchen Diskussionen. Dann stirb. Dann ist die Alternative, dann geh vor die Hunde. Ich muss es dir so klar sagen. Es gibt da keinen kuscheligen Mittelweg. Gibt's nicht. Entweder gehst du hart gegen dich an und hilfst und suchst dir Hilfe und gehst von diesem Grauen weg, oder du bist in der Kiste in unmittelbarer Zeit. So einfach ist es. Ich weiß, dass es schwer ist, das musst du mir alles gar nicht erklären. Ich erahne auch, in welcher Not du steckst und welcher Druck auf dir lastet. Glaube ich dir alles. Du hast ja mein volles Mitgefühl. Ja, aber Mensch, das kann ich gar nicht beschreiben. Ja. Und ich bin auch kein blöder Mensch. Also ich glaube echt eine gewisse Intelligenz, aber... Ja. Irgendwie, ich fühle mich wie in so einem Schraubstock gefangen. Und jedes Mal, wenn sich dieser Schraubstock mehr zudreht, sitzt da oben einer und grinst mich an und sagt, bald ist es soweit. Und ich weiß nicht, was das ist. Ich kann das nicht greifen. Das ist das Schlimme für mich. Ja. Oder auch, deswegen, ist eigentlich ganz normal, wenn mich jemand anruft, einer von meinen besten Freundinnen, die wirklich zu mir stehen und sagen, Mensch, André, melde dich, wir machen uns so Sorgen. Und ich kann es nicht, ich bringe es nicht in mein Herz, mich zu melden und zu sagen, mir geht's beschissen. Ja, du sollst dich jetzt nicht bei deinen Freunden melden und darum reden, du musst jetzt in richtig gute, professionelle Hand. Aber ganz schnell. Im Übrigen glaube ich auch, dass du nicht nur ein bisschen intelligent bist, sondern dass du sehr intelligent bist. Und das genau blickst und weißt, was du da tust. Das höre ich, wie du redest. Das ist das Schlimme. Ja. Das ist das Schlimme daran. So. Jetzt ist Schluss mit Jammerei. Jetzt rufen wir dich an. Meine Psychologin ruft dich an. Und wird dir einen Leitfaden geben, was du tun kannst. Ab morgen. Okay. Wer es tun muss, bist du. Das kann ich nicht machen, natürlich nicht. Wer, und meine Psychologin auch nicht, und auch nicht irgendein anderer Psychologe. Du musst es einfädeln. Viel, viel Glück. Danke. Und wenn du Land gewonnen hast, meldest du dich bitte nochmal bei mir. Mache ich gerne. Sehr gerne, würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank. André, bitte leg auf und wir melden uns gleich. Okay, mache ich. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.36 Uhr, 1.37 Uhr haben wir. Easy. 33, guten Tag. Nein, Izet. Izet, Mann. Jetzt wollte ich es mal ganz schick aussprechen. Izet. Genau. Was ist das für ein Name? Ist ein türkischer Name, aber selbst in der Türkei sehr selten. Die türkischen Namen kann man ja eigentlich immer so aussprechen, wie man sie schreibt, ne? Normalerweise. Also mein Name wird geschrieben I-Z-Z-E-T. Ja, das lese ich. Das Z im Türkischen gibt es nicht. Also dieses harte Z gibt es nicht. Das ist ein Z. Izet. Genau, richtig. Was heißt denn das? Geht in Richtung, weil in der Türkei haben wir die meisten Namen eine Bedeutung. Genau, deswegen frage ich. Herrlichkeit. Mhm. Nun gut. Mein Lieber, um was geht's? Es geht um, wie soll ich es beschreiben? Es geht um meine Frau, ja. Also meine Frau, mehr oder weniger meine Frau, weil wir sind nicht verheiratet, wir sind seit 8 Jahren zusammen. Ja. Wir haben uns damals im Studentenwohnheim kennengelernt und es ging dann recht flott. Ich habe sie vielleicht 6 Wochen gekannt und dann war sie schon schwanger. Mhm. Also ging alles recht flott, ja. Mhm. Aber es hat echt gepasst, weil wir hatten von Anfang an so eine Art Seelenverbundenheit. Ja. Ja, gibt es ein Kind bis heute? Nein, zwei. Zwei, okay. Mhm. Der Große ist 7, der Kleine ist 5. Mhm. Und es hat alles immer gepasst und wir konnten über alles reden und es hat immer alles irgendwie Spaß gemacht. Die letzte Zeit ist mir aufgefallen, also ich war eigentlich immer derjenige, der fortgegangen ist, was mit seinen Freunden hatte und Party gemacht hat. Ja. Und so die letzten 2-3 Monate ging es halt bei meiner Freundin auch los, dass sie sich auf einmal immer mehr hübsch gemacht hat. Hübsch gemacht hat? Ja, sehr oft mit ihrer Freundin getroffen hat. Mhm. Warst du, kurze Zwischenfrage, warst du ihr denn treu in all den Jahren? Ja, war ich definitiv. Definitiv, also, unter uns. Ja, unter uns physisch definitiv. Okay. So, jetzt macht sie sich auch hübsch, so wie du dich auch immer hübsch machst, wenn du mit deinen Jungs ausgehst. Genau, richtig, ja. Mhm. Aber da habe ich mir nicht so, weil ich habe es die Jahre davor immer zu ihr gesagt, weil sie hat es immer bemängelt, warum gehst du mal weg, warum machst du immer dies, das? Mhm. Ich sag, ich setze dir keine Grenzen. Ich bin Türke, ja, aber in erster Linie bin ich Mensch. Mhm. Nur weil ich Türke bin, ich bin nicht gläubig, sag ich mal dazu. Ich bin überzeugter Atheist. Mhm. Für mich war das in der Hinsicht kein Problem. Sie konnte immer machen, was sie wollte. Ich habe ihr keine Grenzen gesetzt. Aber sie hat ja nichts gemacht. Ja, ja. Und jetzt macht sie was und das gefällt dir nicht, oder wie? Genau, darum geht's. Weil ich habe immer vertraut, es war alles in Ordnung. Und ich weiß nicht, es war das letzte Wochenende, das war der Freitag, da hatten wir Freunde eingeladen und ich tue auch nie in ihrem Handy rumschnüffeln oder sonstiges. Mhm. Aber ich weiß nicht, warum. Ich bin raus zum Rauchen und ich habe gesehen, sie hat ihr Handy draußen auf der Terrasse stehen lassen und mein Handy war gerade drin und und ich habe mir gedacht, okay, schau schon mal ein bisschen rum. Einfach so. Also ich hatte wirklich keinen Hintergedanken. Natürlich nicht. Dann hatte ich ihre, ich habe auf ihre WhatsApp-Nachrichten und auf ihre Facebook-Nachrichten geklickt und dann ist es auf einmal eingeschlagen. Ja? Was ist denn rausgekommen dabei, bei der Schnüffelei? Bei der Schnüffelei ist rausgekommen, das erste, also die neuesten Nachrichten, was ich gesehen habe, da ging es dann irgendwie immer, dass sie irgendwie hipplig ist, dass sie einen unbedingt immer sehen muss und der hieß dann irgendwie Tarkan und den muss sie jetzt unbedingt sehen. Mhm. Und jetzt gibt sie sich nochmal eine Flasche Wein rein und dann geht sie hin und klingelt bei dem. Mhm. Solche Geschichten. Mhm. Da habe ich mir gedacht, hey, was ist da los? Also du vermutest, dass sie da irgendwas am Laufen hat oder dass sie fremd gehen würde wollen oder schon gegangen ist? Ja. Ja, hast du sie angesprochen darauf? Klar habe ich. Und? Ja, warte mal, darum geht's ja. Ich habe ja noch mehr rausgefunden, ja. Und zwar, wir hatten in der letzten Zeit nicht oft Sex, aber deswegen kann ich auch genau sagen, wann wir das letzte Mal Sex hatten. Das war ungefähr vor einer Woche, ja. Mhm. Und dieses Gespräch habe ich auch, klar, ich habe spioniert. Ist vielleicht nicht gut, aber ich weiß nicht, das war vielleicht intuitiv, weil ich gemerkt habe, dass sich etwas an ihr verändert, ja. Okay, was hast du nun gemacht und was hast du rausgekriegt? Da habe ich rausgekriegt, da war dann ein Gespräch, okay, da hat sie genau dies ihrer besten Freundin geschrieben. Ja. Dass ihr Sex hattet? Ja, genau. Dann kommt zum einen von der besten Freundin echt, wo ich mir schon denke, warum schreibt die Freundin echt? Weil wir sind ja zusammen, das ist ja ganz normal. Mhm. Dann schreibt sie ja und kurz danach kommt, aber ich musste an ihn denken. Oh. Das ist natürlich nicht sehr schmeichelhaft für dich. Da wird's mir auch ein bisschen schummrig. Ja. Hast du sie darauf auch angesprochen? Hab ich. Und? Ja, das ist das, was mein Problem ist. Sie versucht es mir zu verkaufen, dass das einfach ganz normales Dahergeplänker sei zwischen Mädels. Dass man das halt einfach mal so macht zwischen Frauen und man redet halt einfach mal über andere Männer hier und da. Ja, aber ich kenne sie seit 8 Jahren. Ja, das ist Quatsch. So, mehr, wenn du sie kennen würdest, ja. Sie ist eine starke Frau. Sie sagt immer, was sie denkt. Sie macht immer, was sie macht, was sie will. Also pass auf, du hast rumgeschnüffelt, ist absolut nicht in Ordnung, finde ich. Nein, ist es nicht. Ja. Ich vermute, dass du ein Macho bist, weil du... Nein, bin ich nicht. Ich bin ein Türke, wird aber null Macho, glaub mir. Naja, weil du ihr nicht so die... Weil dir das nicht so gefällt, dass das hier rausgeht und du bist immer rausgegangen. Aber egal. Aber nie im Leben sagt eine Frau einer anderen Freundin mal so unter Frauen, ach, ich habe während des Sexes mit meinem Freund an ihn, also an irgendeinen anderen gedacht. Da stimmt was nicht. Genau. Da stimmt was nicht. Genau, und das will sie mir weismachen und das kann ich einfach nicht glauben. Ja, aber das zeigt doch irgendwie, dass eure Beziehung zumindest in einer Krise ist. War sie auch. Die war am Anfang des Jahres, also wir waren am Anfang des Jahres kurz davor, uns zu trennen, ja? So, vielleicht ist die Beziehung sogar erschöpft oder ausgelebt. Könnte auch sein. Es könnte auch sein. Es ist die Frage, wie zufrieden du in der Beziehung bist und wie zufrieden sie in der Beziehung ist und ihr euch gegenseitig nicht traut, wirklich die Wahrheit zu sagen. Das ist die Frage. Ihr habt Kinder, da hängt ja auch viel dran. Ihr könnt ja auch nicht so einfach sagen, ja, Schluss, aus, jetzt tschüss, das ist ja alles kompliziert. Stimmt, ja. Aber wie geht das jetzt? Die Frage ist wirklich, wie es weitergeht. Also sie beteuert mir, da war nichts und das war nur dahergeplänkert. Sie liebt nur mich, sie will nur mich. Ja. Wie ist das denn, wenn du mit ihr schläfst? Ist das guter Sex? Die hatten bis jetzt immer guten Sex. Also sextechnisch seit 8 Jahren kann ich nicht sagen, dass es da unten ein Manko gab, nö. Oder sie spielt dir perfekt etwas vor. Man weiß es nicht. Das wäre heftig. Das wäre richtig heftig, ja. Ja, wäre nicht das erste Mal. Das glaube ich dir, ja. Du kennst dich da besser aus. So, das heißt, ihr beiden müsst aber jetzt irgendwie einen neuen Dreh finden, sonst verwurstelt ihr euch immer mehr. Ja, aber das ist ja das. Wie soll ich das interpretieren? Wie gesagt, sie hat gesagt, es war nur einfach so geplänkert, konnte ich ja nicht glauben. Du bestätigst mir, dass du das auch nicht glauben Nein, kannst. Nein, ich wäre an deiner Stelle auch, das muss ich ehrlich sagen, wäre ich auch erstmal alarmiert und ich hätte das jetzt auch in meinem Kopf und wäre kritisch und skeptisch. Ja. Deswegen muss sie jetzt Vertrauen schaffen. Sie muss was auf den Tisch legen. Sonst funktioniert das nicht mehr. Deswegen, nochmal auf den Sex rauszukommen, zwangsläufig, wenn ich jetzt das nächste Mal mit dir Sex habe. Denkst du, sie denkt an ihn? Oder an jemand anderen, keine Ahnung. Ja? Oder, ja, genau. Genau. Du möchtest mit dieser Frau nach wie vor zusammen sein? Sicher, ja. Das ist wir haben uns kennengelernt, wie gesagt, das ist so eine Art Seelenverwandtschaft. Wir haben eine gewisse Connection. Wir verstehen uns blind. Du liebst sie, nach wie vor. Ja. Du begehrst sie auch und findest sie auch sexuell nach wie vor attraktiv. Sehr, sehr anziehend, sehr geil. Ja. Und hast gar keine Lust auf andere Frauen? Nein. Naja, man guckt schon mal hin, aber es hält sich in Grenzen. Appetit holen und so, ist ja normal. Nach 8 Jahren ist das auch okay, dass man mal woanders hinguckt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich gezielt irgendwie wirklichen Sex mit anderen Frauen suche. Nein. Nein. Ihr müsstet zu einer Paarberatung gehen. Finde ich. Glaubst du? Ja, finde ich ja. Ihr müsstet zu jemandem gehen, der neutral ist, so wie ich. Und ihr müsst mit der Person zusammensitzen und dann musst du alles offen hinlegen und sie muss alles offen hinlegen und dann muss man sehen, ob man da eine neue Vertrauensbasis schafft. Hm. Ich habe Sorge, dass ihr das beide allein irgendwie so nicht hinkriegt. Das glaube ich auch, weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich bin eigentlich eher introvertiert, aber bei mir, wenn ein bestimmter Punkt überschritten wird. Ja gut, der ist auch schon, dieser Punkt ist schon überschritten. Ja, und dann werde ich sehr emotional und dann, ich denke seit Freitag an nichts anderes. Völlig normal. Kopf macht mich verrückt. Ja, ging mir ganz genauso. Ging mir genauso. Kopfkino, dies, das macht mich verrückt. Ja. Würdest du das machen? Würde sie das machen nach deiner Einschätzung? Ich weiß nicht, ob sie's. Also ich habe es früh genug erkannt. Ich habe gemerkt, dass es hier mal was anbahnet. Wie gesagt, dass sie ihre Freundin geschrieben hat, sie will den sehen, sie findet ihn so cool, sie kann nur an ihn denken. Und nee, ich meinte jetzt, ob du zu einer Beratung gehen würdest. Also das meinst du? Ja. Das weiß ich nicht. Darüber habe ich mit dir noch nicht geredet. Wir geben dir jetzt mal ein paar Adressen an die Hand in deine Umgebung. Und dann kannst du das erstmal nochmal überlegen für dich. Und ich meine, mach das doch mal. Verlieren kann man da auf keinen Fall was. Also verlieren kann man auf keinen Fall was? Nein, auf keinen Fall. Hast du recht. Du hast eine neutrale Person, da kann man offen sprechen. Und vielleicht redet sie gegenüber der neutralen Person auch wieder ein bisschen anders als gegenüber dir. Also ich würde es auf jeden Fall versuchen. Und wenn das auch nicht geht, dann musst du ihr sagen, dass sie Vertrauen schaffen muss. Du bist jetzt erstmal auf Abstand. Sie muss dazu beitragen, dass du das aus dem Kopf rauskriegst. Frag sie, ob sie unzufrieden in der Beziehung ist, was dahinter steckt, ob sie dich kritisiert. All die Sachen müssen auf den Tisch gelegt werden. So, mein Lieber, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an, wegen der Anschriften und der Infos, okay? Okay, cool. Mein Lieber, viel Glück, alles Gute. Du, nochmal, ich habe dich ja eigentlich nur durch meine Freundin kennengelernt. Ich fand früher immer eigentlich nur so ein bisschen hin und her und so Humbug, ja, der Domian, der macht ja so einen Scheiß und labert mit anderen Leuten, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Aber jetzt bin ich selber in der Situation und ich find's echt cool. Das freut mich. Ich hoffe, dass wir so ein bisschen dir helfen können. Das würde ich. Das hoffe ich auch. Ja. Alles Gute, mein Lieber. Wir melden uns gleich wieder bei dir. Ich danke dir. Tschüss, ciao. Ja, ciao. Und wir machen weiter mit Max. Hallo Max. Ja, hi. 22. Genau, richtig. Hallo Max. Ja, also folgendes. Ich habe eine Spielsucht. Seit wann denn? Seit circa jetzt sagen wir mal 10 Monate. Also das fing an vor anderthalb Jahren, bin ich einfach mal mit einem Freund aus Spaß in die Bibliothek gegangen. Da habe ich dann 5 Euro gespielt, die habe ich dann verzockt. Mhm. Dann dachte ich, das klappt sowieso nicht. Ja, und dann war man mal Billard spielen und dann ist man doch mal wieder an Automaten rangegangen. Dann habe ich aus 2,60 Euro gemacht. Und das ist das Verführerische? Bitte? Und das ist das Verführerische? Genau, richtig. Mhm. Ja, und dann dachte man, das klappt natürlich öfters. Dann, sage ich mal, sind die 60 Euro, die man gewonnen hat, dann doch wieder in den Automaten reingegangen. Na klar, wie immer. Genau, und dann hat sich das so seinen Lauf genommen. Dann habe ich, ich habe in der Zeit eine Ausbildung gemacht zum Maler und Lackierer. Mhm. Da ich mich leider so hoch verschuldet habe in der Zeit. Wie, in der kurzen Zeit schon? Ja, also genau. In 10 Monaten hast du dich schon so hoch verschuldet? Richtig. Wie hoch? Ich rund 5.000 Euro. Boah. Ich war jeden Tag in der Spielothek. Immer klassisch in der Spielothek? Immer an den, genau, an den Geräten an der Wand? Nein, und auch ab und zu mal im Casino. Ach so. Genau. Aber im Casino auch mit Automaten gespielt? Genau, aber ja, da kann man ja halt auf höheren Einsatz spielen wie in den normalen Spielhallen. Ja, genau, ja. Ja, und dann war es halt so weit, dass ich mich so halt so hoch verschuldet habe. Dann habe ich mich von meinem Hausarzt über 10 Wochen krank schreiben lassen, weil ich einfach mit dem Druck nicht damit klarkam, weil ich nicht wusste, wie ich das Geld zurückzahlen soll. Bei wem bist du verschuldet gewesen? Bei meiner Bank. Ja. Bei meinen Eltern habe ich mir was geliehen und halt, ja, meine Ausbildungsvergütung ist halt mit reingegangen. Mhm. Ja, und dann halt kam ich damit einfach nicht klar. Ich bin morgens aufgestanden und hatte halt die Gedanken, dass ich die Schulden habe und ich wusste einfach nicht, wie ich damit fertig werden soll. Mhm. Und das hat mich so geprägt, dass ich einfach nicht den Kopf frei hatte fürs Arbeiten, geschweige denn für andere Sachen. Ich musste, ja, in dem konnte ich es eigentlich nur, indem ich in eine Spielo gehe, also in die Spielhalle und spiele. Sonst war ich nicht zufrieden. Wie ist denn die Situation jetzt, aktuell, heute? Ich war gestern in der Spielothek. Und die, ja, Schulden sind aber immer noch so hoch? Genau, also da hat sich noch nicht viel getan. Es waren gestern 100 Euro, die ich gespielt habe. Arbeitest du inzwischen wieder? Nein, ich wollte mich jetzt bei der Bundeswehr bewerben und hoffe, dass ich da genommen werde. Ich habe es gar nicht richtig kapiert. Hast du die Ausbildung zu Ende geführt? Nein. Nein. Ich bin rausgeflogen. Ach so. Ja. Das heißt, wegen der Spielerei Schulden und Ausbildung abbrechen müssen. Genau, weil das meinem Chef, also beziehungsweise meinem Chef sehr merksam vorkommt, dass ich halt so lange krank geschrieben war, weil ich das nicht vorkam in der Ausbildung. Mhm. Ja, und dann haben sie mir halt ein Limit gesetzt. Und ich habe das nicht eingehalten, was mit ihm vereinbart wurde. Boah, da ist es aber richtig jetzt derbe bergab gegangen mit dir. Ja, leider. Wer weiß denn von deinem Desaster? Mein bester Freund. Ja. Meiner Freundin habe ich verschwiegen. Mit der bin ich schon über 2 Jahre zusammen. Ach, der hast dir keine Silbe gesagt? Nein. Aber du, was erzählst du deiner Familie oder deiner Freundin, dass du jetzt zum Beispiel die Ausbildung hast hinwerfen müssen? Meine Eltern dachten, es wäre ja jetzt wirklich krankheitsbedingt. Also ich habe denen ja nicht gesagt, dass ich eine Spielsucht habe, weil ich hatte ja Krankmeldung. Die meinten dann zum Schluss, die wussten halt, dass ich nur vortäusche. Die haben gesagt, mach, was du willst, das ist dein Leben. Du musst dann halt später, wenn du Pech hast, unter der Brücke schlafen. Ach so, die haben schon gewittert. Irgendwas ist da im Busch. Die wissen nicht was, genau, aber irgendwas ist im Busch. Und deine Freundin, was hast dir der für eine Krankheit vorgespielt? Ja, der habe ich eigentlich gar keine Krankheit vorgespielt. Ich habe ihr halt nur gesagt, dass ich rausgeflogen bin. Ja, aber die Zeit, als du krankgeschrieben warst, was hast du ihr da gesagt? Ach so, Bänderriss habe ich zu ihr gesagt und halt Rückenprobleme. Oh. Ja, und... Mensch, Max. Ja, ist alles nicht so einfach. Nee, das ist wirklich nicht einfach. Wie lange hattest du die Lehre schon gemacht? Ich war kurz vor der Gesellenprüfung. Mm. Ja. Mmh, was für ein Ärger. Ja. Was für ein Ärger. Ja, und jetzt. Aber jetzt ist, ja. Jetzt muss aber damit, mit diesem Leben muss aber jetzt radikal Schluss sein. Ja, auf jeden Fall. Ich habe, ihr Mitarbeiter hatte mich, beziehungsweise mir schon gesagt, dass ich einmal bei der Spielsucht-Hotline anrufen sollte. Da habe ich mich auch dran gewendet, weil ich dachte, ich komme heute nicht durch. Mhm. Ja, und jetzt wollte ich halt auch nochmal um Rat bitten. Ja, also jetzt gilt es, die Hosen runterzulassen. Richtig. Aber ohne Scham. Das heißt, die Eltern müssen Bescheid wissen, die Freundin muss Bescheid wissen. Ja. Mensch, du musst deiner Freundin doch die Wahrheit sagen. Was ist denn das für eine Beziehung? Die fällt doch aus allen Wolken, wenn die erfährt, was für ein Doppelleben du geführt hast. Stimmt schon. So, dann musst du zu einer Suchtberatungsstelle. Werden wir dir gleich alles noch an die Hand geben, wo du hingehen musst. Okay. Und da kriegst du dann auch einen Plan an die Hand, was zu tun ist und wie du dich verhalten sollst. Ja. Wahrscheinlich musst du auch noch zu einer Schuldnerberatung, damit die mal deine Unterlagen ordnen, wie aus den 5.000 Euro rauszukommen ist. Genau. Willst du? Auf jeden Fall will ich daraus. Ja. Das hatten wir ja gerade schon mal mit der Sucht, weil bei den Süchten ist es immer das alte Lied, das sage ich hier immer und immer wieder, man muss es wollen, wenn man es nicht wirklich will. Wenn einen der Arsch nicht brennt, kommt man da nie raus. Nie. Richtig. Und jetzt habe ich ja eigentlich verloren, was ich hatte, sage ich mal. Also, das ist, ja. So, Max, die Sache ist klar. Ja. Du brauchst, du kriegst von uns jetzt die entsprechenden Informationen. Legst alles auf den Tisch in deinem privaten Umfeld und dann musst du handeln. Okay. Jetzt legst du bitte auf und wir melden uns nochmal bei dir. Ja, könnte ich noch ein Autogramm bekommen? Ja, du kannst gleich meine Psychologin deine Anschrift nennen. Dann schicke ich gerne. Klar. Okay, Max. Ja, ich bedanke mich. Viel Glück. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Und es geht weiter. Haben wir nicht mehr so viel Zeit, aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Nick 25. Guten Morgen, Nick. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Nick. Um was geht's? Ja, also ich bin transsexuell. Du bist transsexuell? Genau, von Frau zu Mann quasi. Von Frau zu Mann, oh, ja. Jawohl, und bei mir stehen jetzt demnächst die ersten OPs an. Darf ich fragen, wie du früher geheißen hast? Darfst du, das werde ich dir aber nicht sagen. Das ist so eine Sache. Mit dem Leben habe ich abgeschlossen und ich verstehe. Dann mag man dann mag man gar nicht mehr den Namen hören. Genau, also es ist schon ziemlich belastend, dass meine Mutter mich mit diesem Namen immer nochmal anspricht, weil sie es halt ab und an noch nicht so ganz auf die Kette kriegt, aber. Aber du hast eine absolut männliche Stimme, muss ich ja sagen. Ja, ich bin seit einem halben Jahr auf Hormontherapie. Ja. Die halt auch mein Leben lang nehmen muss oder bekommen werde, wie auch immer. Ja. Und das Erste, was damit begann, ist halt der Stimmbruch. Ja. So, wann ist die Operation? Also geplant ist es jetzt für Januar, Februar um den Dreh. Jetzt kann ich ganz salopp sagen, im Januar, Februar kriegst du deinen Penis. Nee, soweit noch nicht. Soweit noch nicht, dann kommen erstmal die Brüste weg und ganze Kram innen raus. Das Letzte habe ich nicht verstanden. Zuerst kommen die Brüste weg und dann? Und dann der ganze Kram innen. Ja. Gebärmutter und alles, was da so halt. Aber irgendwann gibt es eine Operation, dann im Laufe des nächsten Jahres wahrscheinlich, der den Penis nachformt, einen neuen Penis. Ja, also wahrscheinlich Ende des Jahres oder Anfang denn 2015 quasi. Ja. Hast du dir das schon mal angeschaut, wie das aussieht, wenn man einen künstlichen Penis operiert? Oft genug, ja. Oft genug? Ja, also da gibt's. Wie sieht denn das aus? Ja, also prinzipiell sieht es aus wie ein beschnittener Penis eigentlich. Mhm. Und aus was wird der geformt? Aus meiner Haut. Aber doch nicht nur aus der Haut? Ja, doch, im Prinzip schon. Also entweder vom Unterarm oder vom Oberschenkel, je nachdem. Und was ist in dem Penis drin? Die Haut, du nimmst ja nicht nur ein kleines Stückchen Haut, sondern du nimmst ja doch einen relativ großen Hautlappen. Mhm. Den formst du und rollst ihn quasi zusammen. Mhm. Da ist vorher, das sind mehrere OPs, das ist halt vorher noch eine Röhre unter deiner Haut. Genau, denn dieser Penis kann natürlich nie zu einer Erektion kommen. Das heißt, da wird eine Röhre mit eingebaut, damit der Penis quasi immer irrigiert ist, oder wie? Nein, so nicht. Also die Röhre an sich ist dann die künstliche Harnröhre, die verlängerte. Mhm. Und ganz zum Schluss, wenn man dann wirklich fertig ist, den kompletten Aufbau hat und dann noch ein bisschen Zeit vergangen ist und ein bisschen erstmal alles verheilt ist, bekommt man eine sogenannte Prothese nochmal eingesetzt. Zwei Zylinder, die sind im fest im Glied drin. Mhm. Bekommt man in den Hodensack eine Art Pumpe und unter die Bauchdecke kommt dann ein wassergefüllter Ballon. Ah, dann kann man das pumpen, genau, so habe ich es auch gelesen schon. Ja, genau. Ach Mensch, das tut mir leid, Nick. Jetzt ist die Sendung gleich rum und wir hätten noch schön miteinander reden können. Vielleicht setzen wir das an anderer Stelle mal fort. Dann, das war jetzt ein bisschen sehr kurz. Dann würden wir uns bei dir nochmal melden, okay? Ja, super. Sehr gerne, Nick. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Danke dir auch. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, in der Technik Benjamin Vlies. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien und offenen Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht und gute Nacht. Bye, bye.